Wo brennt's? Wo es brennt? In Kramzow, auf den Straßen nach Haselhorst und Lohstedt. Ich weiß, da hat's gebrannt, ja. Und? Die Polizei interessiert sich für die Brandstifter? Möglich. Kennen Sie die etwa? Ein Freund von mir. Aus Gramzow? Mein Freund? Nein, nein, der ist nun hier, aus Altholm. Und Sie? Wer sind Sie? Das tut nichts zur Sache. Dann sag mal, wir spielen ja nicht Detektivroman. Der Freund sind Sie und Sie wollen was von mir, wahrscheinlich Geld. Mir was verkaufen, vielleicht eine Nachricht. Aber ich bin nicht interessiert. Gramzow ist nicht mein Bezirk. In Frage käme der Landrat von Lohstedt oder die Regierung. Ach so. Ja, Moment, Moment. Und setzen Sie sich mal wieder hin. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Und nur raus mit der Sprache. Ich habe dort in Gramzow alles gesehen. Die Pfändungsbeamten, die Bauern, die das Strohfuder angezündet haben und die Ochsen, das Feuer, alles. Und Sie würden die Leute wiedererkennen? Ich habe fotografiert. Ach so. Und die andere Seite weiß von diesen Fotos. Vergangene Nacht sind sie bei mir gewesen und haben 500 Mark dafür geboten. Guter Preis, ja. Aber vielleicht sind sie zur Stunde das Zelluloid nicht mehr wert. Wenn die Beamten die Bauern erkennen, sind ihre Fotos wertlos. Jetzt ist in Gramzow Lokaltermin. Die mir heute Nacht 500 geboten haben, dachten auch bestimmt an die Beamten. Sie sind nicht dumm, mein Freund. Was kosten die Fotos? Heute 1.000. Sie haben sie bei sich? Die Fotos stehen jederzeit zur Verfügung. Ja, gut. Warten Sie mal draußen, ein paar Minuten, ja? Ich muss rasch telefonieren. Piekbusch. Ja? Gehen Sie mal unauffällig raus, ein paar Akten unterm Arm. Vielleicht kennen Sie den jungen Kerl draußen. Ja. Verbinden Sie mich sofort mit dem Regierungspräsidenten. Persönlich und dringlich dann den Amtsrichter Grumbach. Der Lokaltermin in Gramzow muss verschoben werden. Dann sofort Polizeioberinspektor Ferksen zu mir und den Dienstwagen vorfahren. Der junge Mann ist weg. Was? Weg. Nicht mehr da. Verschwunden. Alles im Haus absuchen, auch die Klosetts, notfalls die Kripo einschalten. Der Mann muss unbedingt her. Ja. Tja, meine Herren, ich bin wie Sie der Meinung, das Maß ist voll. Wo soll das hinführen? Auf Steuerbescheide wird immer weniger reagiert. Gemeindevorsteher lassen an Bauern gerichtete Behördenpost wochenlang liegen oder leiten sie gar nicht weiter. Und der jüngste Fall, diese Pfändung da in dem Dorf Gramzow, ist wohl der hanebüchenste. Ich habe gesagt, keine Gespräche. Wie? Moment bitte. Ja? Regierungspräsident Temporius hat am selben Vormittag eine außerordentliche Sitzung anberaumt mit den Herren von Polizei, Verwaltung, Justiz. Gespenster gehen um, Aufruhr, Anarchie, Unregierbarkeit des Landes. Aber der SPD-Mann Temporius ist von anderem Kaliber als sein Parteifreund Gareis, der Bürgermeister von Altholm. Er ist nicht nur über einen Zentner leichtgewichtiger als Gareis, er ist auch kein Machtmensch wie jener und nicht von gleicher Entschlussfreude. Die Herren am langen Konferenztisch blicken gespannt auf den telefonierenden Regierungschef. Und, Gott sei Dank, seine besorgte Miene hält sich auf.